sind alle Gedanken, welche uns gegen die Reinheit in den Sinn kommen, Sünden. Die Gedanken, welche uns gegen die Reinheit in den Sinn kommen, sind an sich nicht Sünde, sondern eher Versuchungen und Aufreizungen zur Sünde. Gedanke selber ist noch keine Sünde, Versuchung.